Hörspieltalk Radio Interview. Diesmal mit Markus Topf rund um seine Autorenarbeit an der Hörspielserie Geisterschocker. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder das Hörspieltalk Radio eingeschaltet habt. Und Interviews machen wir ja immer gerne. Und gerade wenn es Hörspieljubiläen gibt und sicherlich gruseln sich einige hier und da mal gerne mit einer Folge Geisterschocker. Und ja, auch diese Serie ist nichts ohne ihre vielen Autoren. Und jetzt hören wir wieder einen davon, den ihr auch schon kennt, nämlich aus dem Pollution Police Interview. Und ich sag wieder Hallo zu Markus Topf. Hallo Markus. Ja, hallo Florian. Schönen guten Abend. Schön, dass du wieder Zeit hast für die Hörer und uns. Ja, sehr gerne. Magst du zum Einstieg ins Interview mal erzählen, wie du eigentlich zur Reihe Geisterschocker gekommen bist? Ja, das war ungefähr 2010, glaube ich, dass ich den Joachim Otto kennengelernt habe, der ja die Romantour betreibt. Das kennen ja viele Fans von Groschenheften oder Romanheften, wie man heutzutage sagt, weil er über seinen Vertrieb sozusagen viele antiquarische Sachen vertreibt, aber auch neue Sachen und da eine richtige Institution in dieser Szene ist und ja auch schon sehr viele Hörspiele produziert hat. Den Joachim, wie gesagt, habe ich dann 2008, 2009, 2010, so irgendwie in dem Dreh habe ich den kennengelernt, als es mit meiner eigenen Produktionsfirma Audiowerkstatt Köln zu Ende ging und ich mich so ein bisschen neu orientieren wollte. Er meinte halt, dass er Autoren sucht, gerade für Adaptionen von alten Romanheften, die meisten so aus den 70er Jahren. Und ich war daran grundsätzlich interessiert und er hat mir dann als erstes sozusagen die Serie Christoph Schwarz, Detektiv des Übernatürlichen, anvertraut, mit Sascha Rotermund in der Hauptrolle. Die Serie war vorher von dem Low-Budget-Label Hörfabrik gemacht worden. Und lustigerweise hatte ich da in einer Folge auch einen kleinen Gastauftritt als Sprecher. Also ich war sozusagen in der Materie etwas drin, was Christoph Schwarz anging. Und nachdem die Hörfabrik das nicht weiter produziert hat, wollte Joachim das sozusagen in die Geisterschocker integrieren. Und ja, dann war das sozusagen meine erste Arbeit. Das war dann die Folge 38, 39. Das war so ein Zweiteiler, Schatz der Verfluchten hieß der erste Teil. Ja, und damit hat es angefangen. Der kam, glaube ich, 2013 raus, dieser Zweiteiler. Ja, da bist du ja auch schon bei 10 Jahre damit zugange mit dem Geisterschocker. Echt Hammer. Okay, dankeschön. Aber das Genre Grusel- und Horrorhörspiele und Groschenromane, das war dir ja sicherlich vertraut. Also da bist du nicht als Neuling zugekommen. Nein, also ich bin natürlich wie viele andere mit John Sinclair 2000 sozusagen wieder zum Hörspiel zurückgekommen. Nachdem ich natürlich in den 80er Jahren Kassettenkind war, aber dann irgendwie im Teenageralter und so da rausgewachsen und da nichts mehr mit zu tun gehabt und dann tatsächlich Anfang der 2000er mit den John Sinclair Hörspielen sozusagen wieder angefangen, in dieses Medium einzutauchen, die fand ich einfach großartig gemacht, obwohl ich keine vorherige irgendwie Erfahrung, sagen wir mal, mit John Sinclair hatte. Also ich hatte noch nie einen Roman oder so vorher gelesen. Ich kannte natürlich diese Marke und Jason Dark und so, aber ich habe nie so Romanhefte früher eigentlich gelesen. Also mein Vater und meine Onkel sind zum Beispiel große Perry Rhodan-Fans oder haben auch früher Jerry Cotton und sowas gelesen, aber Grusel eher weniger bei uns in der Familie und ja, ich hatte da eigentlich jetzt keine direkten Berührungspunkte, aber ich bin ein Horrorfilm-Fan und mag Gruselgeschichten und habe ja selber meine erste Hörspielserie, war ja ein Fall für Leon Kramer. Das war ja so ein wenig ein John Sinclair Rip-Off, kann man sagen. Und von daher habe ich da auf jeden Fall eine Affinität zu und fand das dann spannend. Klasse. Magst du so ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft, wenn du einen Geisterschocker bearbeiten musst? Ja, also der Joachim schickt mir immer dann die Manuskripte zu. Der sucht sozusagen in seinem großen Archiv dann immer nach Vorlagen, die er für interessant, spannend hält, um die umzusetzen als Hörspiel. Und er schickt mir die dann sozusagen als Word-Dokument, damit ich direkt damit arbeiten kann. Das ist dann wirklich der komplette Roman. Also das sind immer ganz schön lange Dokumente. Und ja, dann fange ich an, die durchzuarbeiten. Und meistens geht das so einher, dass ich schon das Buch im Grunde anfange zu schreiben, das Dialogbuch, während ich noch lese, die Vorlage. Ja, ich versuche da immer so nah wie möglich an der Vorlage zu bleiben, um natürlich den Autoren gerecht zu werden und nicht zu viel zu verändern, was manchmal schwierig ist. Man muss dazu natürlich sagen, die Vorlagen kommen alle aus einer ganz anderen Zeit, wo es noch keine Handys gab und so weiter und so fort. Und meistens ist die Aufgabe für mich, das in die Gegenwart zu Ah, transportieren okay. auch. Genau, das war Joachim am Anfang sehr wichtig, dass nicht alle Geschichten immer in den 70ern oder 80ern spielen. Und inzwischen sind wir da ganz gut in so einer Zusammenarbeit, dass wenn ich zum Beispiel sage, hier, ich habe diese Vorlage und das macht keinen Sinn, die jetzt irgendwie in die Gegenwart zu verlegen, weil dann funktioniert die Geschichte eigentlich gar nicht mehr. Dann ist er da auch sofort mit an Bord. Also es kommt irgendwie bald. Wir hatten vorhin vor dem Interview kurz mal drüber gesprochen. Ich glaube, als Folge 103 oder 104 oder so kommt die Geschichte im Auftrag des Bösen. Das ist 103 ist das, tatsächlich ja. 103. Das ist tatsächlich die letzte Vorlage, die ich bearbeitet habe. Und da war es, das weiß ich noch genau, da war es der Fall, dass man die Geschichte einfach nicht in der Gegenwart hätte erzählen können, sondern es musste einfach in den 70ern bleiben, weil es sonst einfach hätte es halt keinen Sinn gemacht. So. Hat man dann beim Schreiben schon mal so Stimmen im Kopf, wo du so denkst, oh, das könnte sofort ein Jürgen Klugert machen, ein Martin Savel oder ja, ein Werner Wilkening oder so. Bist du da irgendwie involviert? Kannst du da Vorschläge anbringen? Nein, eigentlich bringe ich da keine Vorschläge ein, weil der Joachim mit verschiedenen Produzententeams da arbeitet. Also es sind verschiedene Firmen, so viel ich weiß, die für ihn die Umsetzung machen und das läuft alles über die. Also ich schreibe tatsächlich nur die Adaption, gebe das Buch weiter und da ist auch meist sehr viel Zeit liegt da zwischen dem Schreiben und der Veröffentlichung. Also es gab tatsächlich schon Folgen, wo ich selber überrascht war, wo ich so dachte, war das jetzt echt von mir und musste dann nochmal an meinem Rechner gucken, oh tatsächlich, weil dann irgendwie die Abgabe schon 5 Jahre vor Veröffentlichung oder so war. Da wird sehr viel auf sozusagen Vorrat produziert, um halt dann auch mehrere Sprecher dann gleichzeitig ins Studio zu bekommen und jetzt nicht nur extra für ein Hörspiel Leute zu verpflichten. Also du warst noch nie bei einer Aufnahme irgendwie da, bei einer Sprachaufnahme vom Geisterschocker, den du gemacht hast. Nein, war ich nicht. Gab's einen Geisterschocker, wo dir die Arbeit besonders Spaß gemacht hat? Ja, am meisten Spaß macht einem natürlich, wenn man eigene Geschichten irgendwie umsetzt. Und ich hatte innerhalb des Geisterschockers dann die Möglichkeit, eine Zombie-Trilogie zu schreiben. Ich hatte dem Joachim dazu eine Geschichte vorgeschlagen. Das wurde dann die erste Folge dieses Dreiteilers. Und er fand das irgendwie sehr spannend und meinte, komm, lass uns da doch einen Dreiteiler draus machen. Fällt dir dann nicht irgendwie noch was zu ein, wie du die Geschichte dann weitererzählen kannst? Und klar, gerne, fand ich irgendwie super. Ja, daraus wurde dann diese Zombie-Trilogie, das sind die Folgen Zombie-Hölle Afrika, Land der lebenden Toten und die Welt der lebenden Toten. Die Titel waren so nicht von mir, sondern die kamen vom Verlag. Und das Schöne an dem Projekt war dann, dass die 3 Folgen tatsächlich erst vorab auf Vinyl gepresst wurden. Also die gab es dann als Limited Edition nur auf LP. Und später sind die dann auch noch auf CD rausgekommen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welche Folgen das waren, aber die sind auch dann später innerhalb des Geisterstockers nochmal als CD-Auswertung veröffentlicht worden. Das waren 85, 87 und 89. Genau, unbedingt anhören. Genau, die waren super, fand ich auch super klasse. Okay, es gab doch sicherlich auch mal Momente, wo du an irgendwelche Grenzen gestoßen bist als Autor. Ja, natürlich. Also das ist bei so Adaptionen kommt das irgendwie zwangsläufig vor. Also an ein bestimmtes Beispiel erinnere ich mich jetzt eigentlich nicht, aber es ist halt immer die Schwierigkeit also wenn es in einem Roman sehr viel Erzähler gibt, zum Beispiel. Also gerade in so Gruselgeschichten von früher wurde es gerne mal gemacht, dass halt einfach viel über den Erzähler läuft und der uns die ganze Szenerie beschreibt und das über Seiten hinweg, ohne dass ein einziger Dialog vorkommt. Und das ist natürlich im Hörspiel einfach schwierig. Also das Hörspiel lebt natürlich einfach davon, dass wir nicht nur einen Erzähler haben, der dann irgendwie 5 Minuten uns erzählt, wie er von links nach rechts geht, sondern dass wir Leuten zuhören, die irgendwas erleben. Und das ist so die Hauptschwierigkeit im Grunde bei so einer Adaption, dass wenn es solche Szenen gibt, die trotzdem irgendwie ins Hörspiel umzuwandeln. Das ist halt die Hauptschwierigkeit vieler Autoren. Also da muss ich ganz besonders loben, den Autoren der Monstrula-Romane um Jack Callan. Ich weiß jetzt gar nicht, das Pseudonym ist, glaube ich, Bob Collins, dieses Autoren. Ich weiß leider nicht, wie er wirklich heißt. Und der schreibt tatsächlich sehr filmisch schon, und da fällt es eigentlich immer sehr leicht, halt Hörspiele draus zu machen. Und die meisten Vorlagen von dem Kollegen sind auch einfach sehr spannend, also dass es auch wirklich Spaß macht, die umzusetzen. Gibt's ein Thema, das du noch mal gerne, wenn du die Möglichkeit hast, noch einen eigenen Geisterschocker einzubringen, noch mal gerne verarbeiten würdest? Ich habe tatsächlich noch einen eigenen Geisterschocker in der Schublade. Der soll schon seit langer, langer Zeit mal überarbeitet werden. Also der liegt auch schon seit geraumer Zeit bei Joachim, der die Geschichte auch gut findet, der aber da noch ein bisschen was geändert haben wollte. Das wäre dann eine Geschichte, die beschäftigt sich im weitesten Sinne mit Trollen. Oh, Kann man cool. sagen, als Thema. Okay. Mehr kann ich da jetzt gar nicht zu sagen, weil ich weiß jetzt nicht, wann die überhaupt umgesetzt wird. Wie gesagt, ich muss da noch was dran umschreiben, dann geht es wieder zurück an den Verlag, und wer weiß, vielleicht dauert das jetzt von diesem Interview her auch wieder 3, 4 Jahre, bis das dann rauskommt. Dementsprechend bin ich da jetzt vorsichtig, was ich davon erzähle, aber das geht dann mehr in so eine Fantasy-Grusel-Richtung, sagen wir mal. Wir sind gespannt. Okay, hast du eine Erklärung, warum der Geisterschocker so beliebt ist? Weil 100 Folgen eine Serie, das schafft ja man ja auch nicht so leicht. Ich glaube einfach, dass der Reiz einfach bei der Serie daran besteht, einfach, dass es abgeschlossene Geschichten sind und dass sie einfach wirklich mit sehr, sehr guten Sprechern umgesetzt werden. Und natürlich gibt es den Geisterschocker schon relativ lange. Jetzt muss man sagen, also ich weiß nicht, wann die ersten Folgen rauskamen, aber es war ja im Verlauf der 2000er. Kamen die ja an den Start, und einfach, da sind halt viele Leute, die das von Anfang an hören und verfolgen, und es gibt einfach sehr, sehr viele Fans von diesen Romanheften und diesen alten Gruselgeschichten. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass das irgendwie funktioniert. Also das ist einfach, dass die Leute da Spaß bei haben und da gut unterhalten werden. Und vielleicht auch manchmal ist halt die ein oder andere Geschichte ist vielleicht ziemlich trashig, aber das macht dann auch wieder den Reiz, glaube ich, aus. Das mag wohl stimmen, da gebe ich dir recht. Magst du zum Abschluss ein bisschen erzählen, was so geplant ist beim Geisterschocker oder was du noch so an Hörspielarbeit demnächst hast? Ja, also beim Geisterschocker, wie gesagt, von mir die Adaption im Auftrag des Bösen, das ist dann die 103, kommt dann wieder, und dann sehen wir mal, also ob meine Trollgeschichte es bis auf CD schafft und was Joachim da noch für die Zukunft plant. Also ich glaube, die nächsten Jahre sind auf jeden Fall gesichert. Da sind wir froh. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich schreibe ja viel auch für andere Verlage und da ist einfach in der nächsten Zeit, also es gibt viele Serien, an denen ich momentan schreibe, einfach NYPD Dead und Planet Eden zum Beispiel, die ja viele sicherlich kennen und ja, also da gibt es noch einiges zu tun. Okay, wir werden uns also nicht das letzte Mal hören. Haben wir, glaube ich, schon mal Pollution Police gesagt. Gut, Markus, ich sage vielen, vielen Dank. Dann freuen wir uns, dass du ein bisschen mit uns über den Geisterschocker geredet hast. Und immer fleißig bei der Serie bleiben, Leute. Es lohnt sich. Und ja, danke für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Tschüss.